Nummer 12 und 13. Felix Meier? Hallo Felix, hier ist Sandra. Wir wollten doch mal wieder ins Kino gehen. Ich habe im Internet gesehen, dass heute Resturlaub im Kino läuft. Das ist bestimmt was zum Lachen. Ich kenne das Buch. Das ist richtig lustig. Ja, ehrlich gesagt, ich kenne das Buch nicht. Aber im Moment läuft kein anderer guter Film. Also, wenn du sagst, dass das lustig ist, dann sollten wir reingehen. Super. Dann kaufe ich gleich im Internet 2 Karten für die Vorstellung heute um 20.30 Uhr. Dann müssen wir nicht an der Abendkasse in der Schlange stehen. Das ist gut. Wir können ja vorher noch beim Spanier in der Nähe etwas essen. Am besten treffen wir uns direkt dort. Was meinst du? Ja, das ist eine gute Idee. Ich bin dann so gegen 6:30 Uhr da. Schön. Dann bis heute Abend. Ja, tschüss.